Ja, Mann! Was geht? Was geht? Ich war in Duisburger Bahnhof. Was? Gestern was? Wie? Und ich habe einen getroffen. Der heißt Origin Dice. Ja. Hat mir Tracks gezeigt. Das ist super! Super okay, Tracks! Alles klar. Super Origin okay. Dice. Diese, yes, Mann! Dieser gute Mann! Origin Dice verbrannte Erde. Out now! Was meintest du jetzt mit. Was ist denn da passiert am Bahnhof? Ich war in. Ro! Ja. Hallo, Urgent Dice. Tell me how you do. Ro! Huh? Du kriegst Ro, Doppel-Ro, Kickbox in dein Arschgesicht. Ich bin Urgent, ich höre, wie die Straße spricht. Nicht gut über dich, über deine Crew, über deine Boo. Ich bin Pott, ich kenn meine Feinde gut. Pass die Pille und ich stopp wie Kobe. Monsterblock, du kriegst Blei in dein Kopf wie Obi. Deine Chai ist dein Loch, Homie. Bleib in deinem Block, Homie. Zeig mir deine Jungs und ich zeig dir den Pott, Homie. Anabolika, dein Schwanz ist ne Missgeburt. Deins gegen eins, gegen mich werd dir nicht die Huren. Deine Songs klingen wie Kinder, wenn man im Wesel im Café landest, du im Hinterzimmer, du Punk. Es kommt die Zeit, wo du mich nach nem Feature fragst. Ich dich dann einlad im Studio, dein Kiefer schlag. Javalito, ich bin nicht mal ein G. Ich komm wie Chelsea Hooligans und knipst dich, du Freak. Du bist witzig und lieb. Ich komm wie Puck and hit him up, du wie Chingy in Right There. Verpiss dich und flieh. Ich geb mein Ho in dein Viertel hoch, Ho in deine dicke Slut, Kappa schluck, ich bin Mack. Ho, ho! Die meisten von euch sind auf Go, Go. Wir zählen vom Bling und sind Bro, Bro. Wir drehen durch und sind low, oh, oh, no. Ho, ho! Der Chef ist am Mic und sagt No, No. Die meisten von euch fehlt der Flow, Bro. Alle Rapper im Land sind Homos, oh, no, Bo. Ho, ho! Du bist kein harter Banger, du Gummibär. Seh mir zu, wie ich dich gugu wie ein Flummi werf. John Jay, Rocky 2, Steven Seagal. Ich bin Chuck Norris, was? Morris Roh mit nem Riesenknall. Roh, Motherfucker, was? Roh, du bist Arkadasch. Roh, ein Blick reicht und ich riech wie ihr Wasserlass. Ich hab die Blumen, mein Onkel ist ein Profikiller. Ich bin ein Türke aus den Bergen, ihr seid doofe Kinder. Siehst du den Säbel an der Brust? Ich bin Wüstenkrieger. Assassin, Stumpfdog, ihr seid süße Chicas. Ja, stimmt, ich bin Pimp und bring Dramen hart. Und ja, stimmt, du bist Pimp auf nem Kramrad. Du bist der Rapper und von vielen enttäuscht. Und in 10 Jahren Penner, der die Miete versäuft. Du kannst noch so sehr Major sein. Für deinen Deal durfte dein Label in deinem Arsch bohren. Ja, es darf jeder rein. Du bist nicht Calvin, du bist Peter Klein. Anti-Top-Model, Pop-Trottel, Rhyme in nem Lederkleid. Ich geb ein Ho in dein Viertel, Ho, Ho in deine dicke Slut, Kappa schluck, ich bin Mach. Ho, ho! Die meisten von euch sind auf Go, Go. Wir zählen vom Bling und sind Bro, Bro. Wir drehen durch und sind Low, Go, oh, no. Ho, ho! Der Chef ist am Mic und sagt No, No. Die meisten von euch fehlt der Flow, Bro. Alle Rapper im Land sind Homos, oh, no, Bo. Ho, ho! Die meisten von euch sind auf Go, Go. Wir zählen vom Bling und sind Bro, Bro. Wir drehen durch und sind Low, Go, oh, no. Ho, ho! Der Chef ist am Mic und sagt No, No. Die meisten von euch fehlt der Flow, Bro. Alle Rapper im Land sind Homos, oh, no, Bo. Ho, ho! Falls es nicht, wir ziehen hier gleich Schachmatt. Der Flow hier eignet sich, just Evergreens Mix im Puff. Horen, du falls es nicht, wir ziehen hier gleich Schachmatt. Der Flow hier eignet sich, just Evergreens Mix im Puff.